Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wrestling Takeover Podcasts. Ich bin wie immer euer Host, der gute alte Hirsemann, wie auch immer, und habe für heute euch, oder für euch heute, glaube so ist es besser, die neue NXT-Folge vom 8.5.2012. Und diese kam aus Virginia und startete mit dem GM Regal und Host Matt Striker. Und dort sagt Regal, dass die Angriffe auf Percy Watson vor 2 Wochen und Alex Riley in der Vorwoche ein Sicherheitsrisiko darstellen würden, wo man natürlich auch zustimmen kann. Und er möchte nun eine Security vorstellen, welche sich aber aufgrund der Bemühungen von John Reynolds als Tyler Rex und Kurt Hawkins herausstellen, welche sagen, sie seien nun Augen und Ohren von NXT. Und weder Striker noch Regal sind auch nur ansatzweise begeistert. Und Regal warnt eindeutig, dass die beiden besser keinen Ärger anrichten sollten, denn sonst würden sie den Ärger ihres Lebens bekommen. Und danach kam die gute Maxine heraus, immer noch an Johnny Curtis gekettet, und alle waren geschockt oder erstaunt, da die neue Maxine immer noch, beziehungsweise die ganze Zeit sogar im Match gegen Tamina, welche sie nach dem Drink Sleeper nach 3 Minuten 50 gewann, immer mit Fröhlichkeit aufwies und immer ihre Lächeln raushängen ließ. So, also die gute Frau hat immer gelacht und sogar im Match. Dann hatten wir den guten alten bzw. guten neuen JTG, der von Alicia Fox vorgestellt wurde. Und diese verpasste mir ein neues Outfit, welches nun aus einer Ringerhose, Kneepads, Knee- bzw. L-O-Pads und Schweißbändern und einer komischen Frisur, eine Wuschelfrisur besteht. Also, aber diese Kleidung lässt ihn irgendwie größer wirken, hat es den Anschein. Und dort, bzw. aufgrund dieser neuen Kleidung, gewann er gegen Yoshitatsu nach dem Shutout, wo das Finish war, dass Yoshi eigentlich fast das ganze Match dominiert wurde, danach mit ein paar Chops zurückkam und den Roundhouse-Kick zeigen wollte, JDG sich duckte, jedoch auf seinen Hintern fiel, sich wieder aufrappelte und seinen Finisher das Shutout zeigte. Dieses Match hat mir auch gut gefallen, genauso wie das Divas-Match, zwei ganz okay Matches, recht ansehnlich. Und auch JDG hat immer auf Alicia Fox gezeigt, da ihr zeigen wollte, dass sie für dies zuständig sei, dass sie immer diesen neuen Look und wohl auch neues Selbstbewusstsein verpasst hat. Backstage dreht der gute Johnny Curtis durch, da ihm die freundliche Maxine mächtig auf den Zeiger geht. Da kommen Hawkins und Rex und wollen anmerken lassen, dass sie als Handlanger von Laurinaitis ein Bündnis mit den beiden eingehen möchten und große Veränderungen würden bevorstehen. Als Zeichen ihres guten Willens gaben Hawkins und Rex Curtis dann den Schlüssel für die Handschellen, welcher sich darüber freute, diese losmacht und sozusagen davon schlich. Ebenfalls backstage sieht man Derek Bateman, der die Unterhaltung zwischen Caitlin und Percy Watson unterbricht, da er nicht möchte, dass Caitlin sich in der Nähe des gefährlichen Watsons aufhält, da dieser ja schon angeblich ein paar Leute außer Gefecht genommen hat. Und dazu gehören natürlich Alex Riley. Und er könne einfach Watson nicht vertrauen. Dann geht Derek Bateman, welcher noch als irgendwie komisch und auch irgendwie verändert seit seinem Smackdown-Match und irgendwie großkotzig von seiner Freundin Caitlin bezeichnet wurde. Und Watson folgt ihm, um die ganze Sache aufzuklären, doch dann hört man einen Schrei, wobei Caitlin vorher noch von ihrer ganzen Stresssituation mit AJ und so erzählt, und dann hört man noch einen Schrei und man findet, beziehungsweise Caitlin findet, Bateman am Bein verletzt vor, und sie finden auch die rote Sonnenbrille oder die rote Brille, die Percy Watson damals als NXT Rookie von der zweiten Staffel getragen hat und verdächtigen diesen daher auch. Während des folgenden Matches ordnet William Regal seine Gedanken, wo er nicht glaubt, beziehungsweise er glaubt halt nicht, dass Percy Watson der Angreifer war und regt sich auch nicht darüber auf, dass Curtis und Maxine ihre Handschellen los sind. Naja, Curtis hatte nachher noch ein Match und seine Hauptgedanken drehen sich mehr darum, dass Hawkins und Rex on Security versagt hätten und gefeuert werden sollten. Dann kam das dritte Match, Tag Team Match, Main Event. Tyson Kidd und Percy Watson gewannen gegen Michael McGillicuddy und den eben schon angesprochenen Johnny Curtis via Pin von Watson gegen McGillicuddy nach der Persecution. Nach dem Match werden die Gewinner von Curt Hawkins und Tyler Rex mit Watsons roter Brille konfrontiert, wobei Kidd versucht alles zu schlichten und einfach mal einen Schlag ins Gesicht von Hawkins kassiert. Hawkins und Rex holen sich dann Watson, der zuerst noch Hawkins attackiert, aber auch von Rex attackiert wird, schnappen sich diesen und zehren in den Backstage-Bereich, womit die Show auf Air geht. 8 Minuten, 6 Sekunden, ein sehr, sehr gutes Main-Event-Tag-Team-Match, hat mir gut gefallen. Insgesamt auch eine gute Ausgabe und ich würde sie allen empfehlen. Und schaut euch einfach mal die Ausgabe an, falls ihr Lust auf neue Sachen habt und gerne neue Sachen anguckt und einfach mal so sehen wollt, was NXT zu bieten hat. Dies ist eine gute Sendung dafür. So, das war's auch schon wieder mit meinem kleinen, aber hoffentlich feinen Review und ich hoffe, ihr schaltet auch bei der nächsten Show ein, die wahrscheinlich am Samstag ist, beziehungsweise am Samstag ist, 15 Uhr, wird voraussichtlich der Mirko dabei sein vom Dropkick Drama Podcast, der Lenny vom KFA Podcast und der gute Daniel aus den USA. Und ich bin wie immer euer Hirsi und wrestling-takeover.de.l, alle Infos. Macht's gut, bis dann, ciao.